بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sondern dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, heute bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala machen wir mit dem Thema Sharika weiter, sogenannte Handelsgesellschaften. Wir haben beim letzten Mal das Thema der Wakala abgeschlossen und an dieser Stelle ist es angebracht, wie wir gleich sehen werden, das Thema der Sharika zu behandeln. Zunächst einmal Sharika, man sagt auch Shirka, bedeutet sprachlich gesehen ein Zusammenschluss bzw. eine Vereinigung. Gesetzlich gesehen verstehen wir unter einer Sharika, dass sich mindestens zwei Leute zusammenschließen, sowohl hinsichtlich Rechtsansprüchen als auch in Bezug auf Verfügungsrechten. Rechtsansprüche auf Arabisch ist Istihqaq, kommt vom Wort Haq, Haq ist das Recht, und Istihqaq ist der Anspruch auf das Recht, deswegen Rechtsansprüche und Verfügungsrecht auf Arabisch heißt Tasarruf. Und mindestens zwei Personen schließen sich zusammen, weil sie aufgrund verschiedener Ursachen voneinander profitieren wollen. Und diese Ursachen sind einmal das Können, dann das Wissen, dann das Geld und das Ansehen. Das sind vier Dinge, aufgrund derer zwei Personen sich zusammenschließen können. Manchmal nur aufgrund vielleicht einer Sache, manchmal aufgrund von zweierlei, manchmal auch aufgrund von mehr als dies. Und dementsprechend wollen wir auch dann, inshallah ta'ala, die verschiedenen Arten von Sharika verstehen. Das Thema der Sharika gehört im Bereich der Mu'amalat zu den Beweisen der Hikma von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Menschen sind so erschaffen, dass sie nach Gütern dieser Welt streben, ihre Herzen schlagen für Gold, für Silber und Macht und Ansehen. Und durch die Sharika ermöglicht das dem Menschen, sage ich mal, Marktfelder zu erschließen, die er alleine nicht erschließen könnte. Dadurch, dass er mit anderen zusammenarbeitet, werden ihm mehr Möglichkeiten ermöglicht. Ebenfalls wird dadurch die Arbeitslosigkeit bekämpft, da man nämlich alleine schwach ist und in der Gemeinschaft stark ist. Auch aus menschlicher Sicht gibt man durch die Sharika seinem Bruder das Gefühl, dass man für ihn da ist. Wenn er leidet, leidet man mit ihm. Und wenn er sich freut, freut man sich mit ihm. Insofern stärkt das Thema der Sharika den Handel. Und das sind nur ein paar Weisheiten der Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen im Bereich der Sharika, kommt es ständig vor, dass man, da man zusammen eine Gemeinschaft bildet, mit anderen zusammen eine Gemeinschaft bildet, dass der eine den anderen direkt oder indirekt bevollmächtigt. Da zwei sich zusammentun und zu einem werden, das heißt zu einer Sharika werden, sind sie praktisch gegenseitig bevollmächtigt. Das heißt, sie haben gegenseitig eine Wakala und deswegen passt das Thema der Sharika im Anschluss an die Wakala zu erwähnen. Aufbauend aufgrund der verschiedenen Ursachen, warum Leute sich zusammentun, gibt es fünf verschiedene Formen der Sharika, die wir inshallah ta'ala eine nach dem anderen besprechen werden. Einmal ist die Inan, dann Mufawada, drittens Abdan, viertens Wujuh und fünftens Mudaraba. Mudaraba wird auch genannt als Qirad. Erst einmal müssen wir natürlich die Gesetzlichkeit der Scharika beweisen. Die Gesetzlichkeit befindet sich im Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über, berichtet uns, dass Dawud alayhi salatu wassalam gesagt hat: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Gewiss, viele von den Teilhabern begehen, natürlich der Begriff Teilhaber, das ist der entscheidende Begriff hier, viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die glauben, rechtschaffende Werke tun, und das sind nur wenige. Aus dieser Ayah ergibt sich die Gesetzlichkeit in der Hinsicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, es gibt Formen von Scharika, bei denen Ungerechtigkeit herrscht, und das ist verboten. Und es gibt, daraus verstehen wir, dass es Formen von Scharika gibt, die gerecht sind, und diese sind erlaubt, denn das sind diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun. Sie begehen keine Übergriffe. Insofern ist das natürlich aus dem Gesetz Davids, a.s., aber eine Regel lautet, da die islamische Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Gesetz nicht aufgehoben hat, gilt für uns, dass dieses Gesetz auch unser Gesetz ist. Was die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeht, so gibt es einige Überlieferungen, die aber teilweise umstritten sind. Aber wir wissen ja, dass die Sunna des Propheten a.s. nicht nur durch seine Aussagen bestätigt wird, sondern auch durch seine Taten und vor allem auch durch sein stillschweigendes Akzeptieren. Und die Scharika, diese Form der Handelsgesellschaften, waren schon aus der Jahiliyyah bekannt, und wir kennen kein Verbot in unserer Scharia. Und wir wissen, dass der Islam nichts verboten hat von dem, was gut für die Menschen war und schon vor dem Islam da war, sondern hat das Gute, was es an Handelsformen oder auch an Charaktereigenschaften gab, perfektioniert, aber er hat das nicht aufgehoben, logischerweise. Schauen wir uns eine Überlieferung dazu an. As-Sa'ib sagte, rahimahullah, als ich einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen bin, haben die Leute angefangen, mich zu loben und mich positiv zu erwähnen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum, das heißt, ich kenne ihn von euch am allerbesten. Da sagte As-Sa'ib, sadaqta bi abi anta wa ummi. Er sagte, du hast recht, mögen mein Vater und meine Mutter für dich geopfert werden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Da sagte As-Sa'ib, kunta shariki fa ni'ma shariku kunta la tudari wa la tumari. As-Sa'ib radiyallahu anhu sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, du warst ja mein Partner, welch volltrefflicher Partner. Du pflegtest nie abzulehnen oder zu streiten. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Taban, diese Aussage kann man nur wirklich gut verstehen, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, und dann wird man sehen, was das bedeutet. Du pflegtest nie abzulehnen. Das heißt, er hatte nie etwas einzuwenden. Er war kein Mensch, der es dem anderen schwer gemacht hat. Und er pflegt es nie zu streiten. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wie gesagt, diese Überlieferung ist umstritten. Aber manche Gelehrte, wie heißt es, wie Al-Hakim und auch manche spätere wie Al-Albani, rahimahullah, sagen, die Überlieferung ist authentisch. Des Weiteren heißt es in einem heiligen Hadith, Qudsi, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wahrlich Allah sagte, ich bin der dritte von zwei Scharik. Ein Scharik ist ein Teilhaber in einer Handelsgesellschaft. Von einem Scharika, der Scharik. Ich bin der dritte von zwei Scharik, solange der eine von beiden seinen Gefährten nicht betrügt. Betrügt er ihn, steige ich aus. Und diese Überlieferung, ist ebenfalls umstritten. Manche Gelehrte wie Al-Hakim sagten, sie sind sahih, aber andere Gelehrte wie Ad-Darqutni, Ibn Qattan und auch Sheikh Al-Albani sagten, sie ist da'if. Weil sie eben eine Unterbrechung hat, die Überlieferungskette hat eine Unterbrechung. Sie ist laut Ad-Darqutni Mursal. Aber wie wir gesagt haben, sie ist im Sinne oder sie, der Inhalt davon bestätigt das, was sowieso der Fall ist. Der Fall ist, wir gehen davon aus, dass die Scharika gesetzlich ist. Wir gehen davon aus, dass die Scharika gesetzlich ist, wie gesagt haben, weil sie gab es früher, in der Scharia früher, und es gibt nichts, was dagegen spricht aus unserer Scharia. Allahu tabarak ta'ala a'lam. Dann ebenfalls, was für die Scharika deutlich spricht, ist unser Prophet selbst, a.s.w. Wer kennt nicht aus der Sira die Tatsache, dass er a.s.w. für Khadija Handel getrieben hat? Ja? Und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Form der Mudaraba gewesen. Mudaraba-Form ist diejenige Form, wenn eine Person Geld gibt und die andere Person durch ihr Handeln mitwirkt. Die eine Person arbeitet, die andere Person finanziert. Dann gibt es noch eine weitere schwache Überlieferung, in der Abdullah ibn Mas'ud sagte, radiallahu anhu, oder gesagt haben soll, ich habe mit Ammar und Sa'd ausgemacht, dass wir uns unseren Anteil vom Tag von Badr teilen. Ja, das heißt, die haben vor der Schlacht von Badr gesagt, was auch immer ihr aus der Schlacht bekommt an Gütern, teilen wir uns auf. Wenn der eine 3 Rüstungen bekommt und die anderen beiden nichts, dann teilen sie, jeder bekommt eine Rüstung. Wenn der eine 10 Goldstücke bekommt, der nächste 20, der dritte gar keins, dann teilen sie auch wieder auf, jeder bekommt 10 Goldstücke und so weiter. Diese Sache ist ein bisschen problematisch, weil natürlich könnte man sagen, das ist doch eine weltliche Angelegenheit. Brauchen wir überhaupt einen Beweis dafür? Naja, sie ist schon problematisch, weil der eine arbeitet und in diesem Fall, das ist übrigens eine Form der Abdan-Sharika. Alle arbeiten praktisch mit ihrem Körper, Al-Badan auf Arabisch, der Körper, Abdan ist der Plural davon. Aber letztendlich, der eine hat was erreicht, einen Ertrag errungen und die anderen haben keinen Ertrag errungen. Und da kann es eigentlich zu Problemen kommen. Und man könnte auch erwarten, dass die Scharia das verbietet, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Der eine hat was erreicht, andere nicht. Und der Shaitan kann sehr schnell einem auch einflüstern, dass man was geleistet hat und der andere hat ja nichts getan, deswegen hat er nichts was errungen und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat die Scharia diese Formen von Scharika erlaubt. Und diese Überlieferung stärkt das, wovon wir, wie gesagt, haben ausgehen. Wallahu tabara ta'ala a'lam. Und entscheidend ist, neben den erwähnten Überlieferungen und Beweisführungen, dass die Ulama sich grundsätzlich einig sind über die Erlaubnis der Scharika. Sind sich einig darüber, bis auf bestimmte Formen, wo manche sagen, das ist erlaubt, manche sagen, das ist nicht erlaubt, oder bestimmte Bedingungen, das kann schon sein. Aber grundsätzlich gesehen, die Idee der Scharika ist bei allen Gelehrten akzeptiert und deswegen mubah. Wie sieht es mit der Verbindlichkeit aus bei Scharika-Verträgen? Wir haben ja, Verträge sind entweder lazim, verbindlich, oder sie sind jaiz, unverbindlich. Und dann sind sie entweder für den einen verbindlich, den anderen ebenfalls, oder für beide unverbindlich oder eben für den einen verbindlich und den anderen unverbindlich. Bei Scharika-Verträgen, die sind grundsätzlich gesehen Jaiz-Verträge, das heißt unverbindliche Verträge. Das bedeutet, grundsätzlich darf jeder aussteigen. Das heißt, wenn Sie einen Scharika-Vertrag gemacht haben und eine Stunde später möchte einer davon aussteigen, dann hat er das Recht dazu, im Gegensatz zu Bay'-Verträgen, wie wir schon gelernt haben. Bei Bay'-Verträgen ist es eben nicht der Fall. Und der logische Grund dafür ist, dass diese Scharika-Verträge Verträge sind, bei denen es darum geht, eigentlich jemandem etwas zu erleichtern. Das ist so, dass natürlich will man auch seinen maximalen Gewinn ausschöpfen, aber man will es sich leichter machen und dem anderen ebenfalls. Und deswegen, wenn wir uns anschauen, da sind entweder Verträge rein auf Übervorteilung aufgebaut, Rabben, ja? Jeder will auf Kosten des anderen Gewinn machen. Das sind die Bi'-Verträge oder die Ijara-Verträge, Vermietungen. Man will seinen Gewinn maximieren. Da ist es nur logisch, dass die Verträge grundsätzlich verbindlich sind. Dann gibt es aber Verträge, die grundsätzlich auf Güte aufgebaut sind, auf Rifq. Das ist ein Beispiel dafür sind Hiba-Verträge. Hiba-Verträge sind Schenkungen. Und dann gibt es eben Verträge, die eine Mischung aus beidem sind. Und das sind die Sharika-Verträge. Sind irgendwie eine Mischung aus beidem. Aber sicherlich, und da sie eben aus beidem bestehen, da sie zusammen mit anderen Leuten agieren, da geht es um Gewinnmaximierung, aber sie unter sich haben ja schon vorher ausgemacht, wie sie sich den Gewinn verteilen werden. Und diese Verträge, deswegen sind sie unter sich auf Erleichterung aufgebaut. Und deswegen darf, wie gesagt, sind das Ja-Ist-Verträge und Dawana. Beginnen wir mit der ersten Form von der Sharika. Das ist die Form der Inan. Bei Inan geht es darum, dass mindestens zwei Sharik ihre Startkapitale zusammenfügen und zusammenarbeiten. Und jetzt sehen wir schon, also hier geht es einmal um den Badan, den Körper, und auch um das Geld. Beide steuern mit beidem bei. Und Inan wird unter anderem Einmischung eingreifen, weil eben jeder auf das Kapital des anderen zugreift und darüber verfügt. Die Startkapitale können auch unterschiedlich hoch sein, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Voraussetzung natürlich, da es hier um Eigentum geht, ist, dass diejenigen Personen, die sich an dieser Sharika beteiligen, selbst über ihr eigenes Eigentum verfügen. Also das muss ihr eigenes Eigentum sein, die müssen auch darüber verfügen können. Denn es gibt ja auch Menschen, die Eigentum haben, aber nicht darüber verfügen. Wie zum Beispiel jemand, dessen Besitz eingefroren wurde, Al-Mahjur. Das ist eine Angelegenheit. Nicht ausgeschlossen ist der Vormund eines Waisenkindes, da angehalten ist, mit dem Vermögen des Waisenkindes etwas zu unternehmen, damit es nicht nach und nach durch die Zakat einfach nur an Wert verliert. Da wir von bei Definition von Arbeitskraft gesprochen haben und Startkapital, entscheidend ist das Kapital, fällt die Abdan-Sharika raus, weil es bei der nur um die Arbeitskraft geht. Und da wir von beidseitigem Kapital gesprochen haben, fällt die Mudaraba weg, weil da ist nur das Kapital einseitig. Und da das Vermögen und die Arbeitskraft von beiden Partnern kommt, fällt auch hier die Wujuh-Sharika weg, da es hier um das Ansehen geht. Der Betrag, das Startkapital, mit dem beide Personen einsteigen, muss bekannt sein. Muss beiden Personen bekannt sein. Man darf also nicht sagen, ich steige ein mit dem Betrag, den ich aus meiner Rendite von den Aktien so und so nächstes Jahr erhalten werde. Oder mit dem, was ich in meiner Sparbüchse angesammelt habe oder ähnliches. Und was die Höhe der Beträge im Verhältnis zueinander angeht, so sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass sie 1:1 sein müssen, das heißt gleich hoch sein müssen. Dementsprechend ist auch dann der Verlust für beide gleich hoch. Dann haben wir gesagt, dass es bei jeder Sharika um Verfügungsgewalt geht, Tasarruf. Das heißt also, dass eine Person über das Vermögen des anderen mitverfügt, also über das Vermögen, das natürlich in die Sharika reingebracht hat. Und deswegen jede Person, die Teil dieser Schirika ist und ein Vertrag eingeht im Sinne der Schirika, dessen Kaufvertrag zum Beispiel ist sahih. Der Kauf ist sahih und somit auch verbindlich. Und wie gesagt, das im Sinne der Schirika gewesen ist. Diese verschiedenen einzelnen Personen, die sich zu einer Schirika getan haben, sind ja alles natürliche Personen. Und diese Schirika, die sie gegründet haben, ist quasi eine juristische Person. Also gilt wie als eine einzige Person. Die wird vertreten von den verschiedenen Scharik. Von den verschiedenen Scharik. Und sobald einer von ihnen agiert im Sinne der Scharika, ist das verbindlich für alle anderen auch, weil es eben nur eine Scharika gibt, nur eine juristische Person gibt. Und wenn wir es noch konkreter betrachten wollen, wenn eine Scharika ein Kapital von 100.000 Euro hat, weil zwei Personen, also wir sind immer noch bei der Einan-Scharika, zwei Personen haben jeweils 50.000 Euro eingebracht und jetzt kauft jemand für 10.000 Euro im Sinne der Scharika etwas, Möbel zum Beispiel oder ein Auto oder ähnliches, dann ist die Hälfte davon quasi aus deinem eigenen Vermögen und die andere Hälfte aus dem Vermögen des anderen. Und er hat automatisch als Wakil agiert, auch wenn er das nicht ausdrücklich nochmal gesagt bekommen hat. Sollte ein Scharik nicht zugunsten der Scharika handeln, bürgt er dafür. Bürgt er dafür. Beispiel, man hat sich geeinigt, nur in einem bestimmten Ort Handel zu treiben. Und dann handelt er außerhalb dieses Ortes. Dadurch wird das Risiko erweitert, vergrößert und wenn dann etwas passiert, bürgt er dafür. Das ist Dhamin auf Arabisch. Oder man hat sich geeinigt, nur mit bestimmten Waren Handel zu treiben oder andere Dinge. Egal worauf man sich vorher geeinigt hat, das ist das, was im Sinne der Scharika ist. Denn darauf hat man sich ja geeinigt und wenn man eine risikoreichere Variante wählt, als man ausgemacht hat, braucht man das Einverständnis seines Scharik. Ansonsten bürgt man dafür, weil man hat dann quasi etwas mit dem Vermögen des anderen gemacht, was nicht im Sinne des anderen gewesen war. Nun schauen wir uns einige Bedingungen an, die erfüllt sein müssen in Bezug auf die Einan-Sharika. Und diese Bedingungen beziehen sich auf Unterschiedliches, können sich auf das Vermögen beziehen. Und können sich natürlich auch auf die Personen beziehen, die in dieser Scharika mitmachen. Wir beziehen uns aber jetzt auf die Bedingungen in Bezug auf die Gültigkeit des Vertrages zwischen den Scharik, also den Einan-Scharika an sich. Zwei Leute möchten eine Einan-Scharika eingehen. Dann möchten wir schauen, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein, dass dieser Vertrag auch gültig ist, dass er einfach sahih ist. Nummer 1 ist die Definition des Kapitals. Die Definition des Kapitals, dazu gehört sowohl die Höhe des Betrages, wie viel gibt denn jemand hinzu, sind es 1000 Euro, 100.000 Euro, als auch die Sorte dieses Zahlungsmittels. Was haben wir denn für ein Zahlungsmittel? Haben wir Euro, haben wir Gold, haben wir Silber? Wovon reden wir genau? Daraus ergibt sich eine dritte Bedingung, es muss auch klar sein, wenn wir von Gold oder Silber sprechen, reden wir hier vom Rohmaterial, reden wir hier von Barren. Heutzutage gibt es auch bestimmte Barren, bestimmte Zertifikate. Also es muss klar sein, um welches Gold es geht. Und wir haben auch verschiedene Karatzahlen, ja, für das Gold. Das heißt, wie rein Gold haben wir? Wie rein ist das Gold, das wir da reinbringen? Also 10 Gramm Gold sind nicht gleich 10 Gramm Gold. Insofern, die Sachen müssen klar und deutlich definiert sein. Sollte irgendwas von diesen Sachen unbekannt sein, wie zum Beispiel die Höhe des Betrages, der eine gibt 10 Gramm Gold. Der andere sagt, ich gebe das, was in meiner Sparbüchse an Gold ist, dann ist dieser Vertrag fasid. Dann ist auch das Kapital das wir verwenden, muss gemünztes Kapital sein. Das heißt, damals hat man Gold und Silber benutzt. Heutzutage benutzt man Scheine und Münzen ebenfalls. Ja. Aber wenn man zum Beispiel damals oder heute Gold oder Silber benutzen würde, dann muss es in einer Form sein, wie gesagt, wie es üblich ist. Und wie ich gesagt habe vorhin, es gibt zertifizierte Goldbarren, damit man genau weiß, was für eine Art Gold das ist und dass nachher kein Streit entsteht, weil eben Experten dieses Stück untersucht haben und gesagt haben, es besteht aus 12 Karat Gold und so weiter und so fort. Das heißt, und damals, also man hätte auch sagen können, ich gebe eine Goldkette im Wert von, im Gewicht von 100 Gramm, aber nein, die Voraussetzung, es muss gemünztes sein. Das heißt, so sein, wie es üblicherweise im Umlauf auch ist. Bei Geldscheinen heutzutage hat man kein Problem, auch bei Münzen, bei Euro, bei Cent, das ist ja einheitlich. Gemünzt heißt einfach, dass es einheitlich ist und bekannt ist, wie viel Wert das wirklich hat. Ja. Und deswegen, die heutigen Zahlungsmittel sind vereinheitlicht. Bei Gold und Silber muss man eben eher aufpassen. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und Grund ist klar, man will Streit aus dem Weg gehen, damit man keine zusätzlichen Probleme schafft. An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es aus, wenn man anstatt Zahlungsmittel, Thaman auf Arabisch, Wertsachen, muss man einbringt. Beispiel, zwei Leute sagen, statt 10.000 Euro gebe ich mein Auto, das den Wert von 10.000 Euro hat, ein. Oder ich gebe so und so viele Tonnen Eisen her. Oder ich lasse mein Haus schätzen und bringe das ein. Die meisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sagen, dass so etwas nicht erlaubt ist. Der Grund ist klar, wenn es nämlich eines Tages zu einer Vertragsauflösung kommt, zum Fasch, dann kommt es meistens zu einer Benachteiligung, weil eben der Wert dieser Sache, die eingebracht worden ist, nicht mehr den Wert hat, den es damals gehabt hat. Im Gegensatz zu, wenn man sagt, unser Einsatz ist 10.000 Euro, 10.000 Euro, in der Regel schwanken diese Sachen viel, viel weniger, als wenn jemand sagen würde, ich bringe mein Auto ein. Ja. Wenn er bei Vertragsauflösung sein Auto wieder zurückhaben will, dann hat dieses Auto mit Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr den Wert, den es am Anfang des Vertrages gehabt hat, je nachdem, wie viel Zeit eben verstrichen ist und wie das Auto verwendet worden ist. Und nur noch zur Verdeutlichung, also wenn jemand sagt, ich bringe mein Auto ein, dann geht das nicht. Wenn jemand aber sagt, ich bringe den Wert meines Autos ein, dann geht das. Also man kann sagen, hier ist mein Auto, wir verkaufen es und den Wert davon, das ist dann Teil der Scherika. Oder man sagt, hier, das Auto hat einen Wert von 10.000 Euro, wir fangen jetzt damit an, ein Taxiunternehmen zu eröffnen. Dann ist das Startkapital 10.000 Euro und nicht das Auto. Und deswegen geht es darum, peinlich darauf zu achten, was im Vertrag denn geschrieben steht. Steht Auto, dann sagen wir, das gilt nicht. Steht den Wert des Autos und dieser Wert hatte zum Beispiel 5.000 Euro, dann ist 5.000 Euro das Startkapital. Und wenn es zu einer Vertragsauflösung kommt, dann stehen eben dem Investor die 5.000 Euro als Startkapital zu, sofern es zu Gewinn gekommen ist und man eine Gewinnverteilung machen möchte. Kommen wir dann zur Gewinnverteilung. Die Gewinnverteilung muss auch natürlich beim Vertrag festgelegt werden. Und wir gehen erstmal von dem aus, was unproblematisch ist. Und zwar zwei Sharik investieren gleich viel, arbeiten auch gleich viel, weil sie zum Beispiel beide 8 Stunden pro Tag arbeiten für diese Sharika und sagen, jeder sagt von, ich möchte die Hälfte des Gewinnes haben. Gewinn-Verlustverteilung ist halbiert, 1:1, dann ist diese Sharika gemäß Ijma' sahih. Es gibt kein Problem. Man hat gleich viel investiert, man arbeitet gleich viel, man will auch gleich viel Gewinn und Verlust beanspruchen. dann ist diese Sache unproblematisch. Umgekehrt genauso, wenn ein Scharik den Gewinn für sich alleine beansprucht und den anderen ausschließen will, dann ist diese Scharika gemäß Ijma' Fasid. Dasselbe ist, wenn man sich über den Gewinn gar nicht einigt, das heißt die Bedingung auch nicht erfüllt. Wenn einer den anderen sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde dir schon das geben, was dich zufriedenstellt. Solche Aussagen sind ungerecht. Und jeder macht sich dann seine eigene Hoffnung. Wenn es darauf ankommt, fühlt man sich ungerecht behandelt. Deswegen, die Art der Verteilung muss vorher korrekt festgelegt werden. Die Tatsache, dass der eine im Nachhinein leistungsfähiger war oder mehr erwirtschaftet hat für die Scheriker, das hat keinen Einfluss auf die Gewinnverteilung. Weil das war Sinn und Zweck der Scheriker, dass man sich zusammengetan hat, weil der eine eben vielleicht in der einen Sache stärker ist als der andere oder Ideen hat oder Leute kennt und der andere ebenfalls andere Ideen hat, andere Leute kennt. Und das war Sinn und Zweck der Scheriker, dass man sich zusammenschließt. Insofern kann man nicht im Nachhinein sagen, ich habe, mehr erwirtschaftet als mein Partner, deswegen möchte ich auch einen größeren Gewinnanteil haben. Das geht nicht. Dann müsste man die Scheriker auflösen, die Gewinnverteilung machen und dann kann man neu verhandeln. Wenn A und B, also Scharik A und Scharik B, gemeinsam eine Inan-Scharika bilden, mit gleich großem Einsatz, und dann sagt A, da ich aber mehr Erfahrung habe, will ich 70% des Gewinnes haben, das geht nicht. Der Sinn der Inan-Scharika ist, dass man die Gewinnverteilung macht gemäß dem Einsatz, und wenn das nicht mit dem Einsatz zusammenhängt, dann geht das nicht. Wichtig ist auch bei der Gewinnverteilung, dass diese prozentual stattfindet. Und man kann nicht einen bestimmten Betrag ausmachen. Man kann nicht ausmachen, ich habe 20.000 Euro investiert, dafür beanspruche ich pro Monat 1.000 Euro vom Gewinn. Das geht nicht. Der Gewinn und der Verlust, beides, ist immer prozentual. Oder dass jemand sagt, die ersten 1.000 Euro gehören mir, alles danach teilen wir uns dann auf, weil ich mehr Erfahrung habe als du. Das geht nicht. Dass einer einen bestimmten Betrag für sich selbst beansprucht und danach erst verteilen will, vom Gewinn also, das geht bei den allermeisten Gewerten nicht. Manche reden sogar von einem Ijma'. Und die Begründung ist ja klar, weil es könnte ja sein, dass der Handel nur so viel einspielt wie den ersten Teil, den er für sich selbst beansprucht. Das heißt, A sagt, die ersten 1.000 Euro gehören mir, alles danach teilen wir uns 1:1, aber der Handel im Endeffekt bringt nur 1.000 Euro ein, dann kommt geht der andere leer aus. Oder dass der eine zusätzlich zur Gewinnbeteiligung sich ein festes Gehalt fordert, das auch ebenfalls haram. Die richtigere Ansicht unter den Ulama ist, dass der Gewinn abhängt von der Investition bei der Scharika, Inan Scharika. Und Beispiel, A investiert 10.000 Euro, B investiert 40.000 Euro. Somit haben sie ein Gesamtkapital von 50.000. Also steht auch A ein Fünftel zu und B vier Fünftel zu, sowohl vom Gewinn als auch vom Verlust. Es gibt zwar Gelehrte, die auch eine andere Form der Gewinnverteilung erlauben, die nicht abhängig ist vom Einsatz. Allerdings beruht sie auf einem Qiyas, und dieser Qiyas beruht auf einer Ausnahmeregelung. Und ein Qiyas muss sich immer auf einen Asl beziehen. Und ein Qiyas auf eine Ausnahmeregelung ist problematisch, weil die Ausnahmeregelung ist ja schon eine Ausnahme. Und auf Ausnahmen aufzubauen, ist vom Usul-Fiqh her sehr problematisch. Was auch nicht geht, ist, dass zwei Leute sagen, wir kaufen und verkaufen zwar gemeinsam, aber den Gewinn machen wir abhängig von der Ware. Ja? Das heißt also, wenn wir das Auto so und so verkaufen, dann bekomme ich den Gewinn. Wenn wir das Auto so und so verkaufen, dann bekommst du den Gewinn. Das geht auch nicht, weil das widerspricht dem Sinn der Scharika. Auch in den folgenden Formen ist der Gewinn immer prozentual. Wir kennen aus der Scharia Musaqah, darüber gibt es noch ein eigenes Kapitel. Musaqah, darunter versteht man, dass ein Feldbesitzer, er hat zum Beispiel Palmen oder Äpfelbäume oder was auch immer, er stellt sein Feld einem Gärtner zur Verfügung, damit er diese bewässert und sich um diese Bäume kümmert. Und der Feldbesitzer zahlt den Gärtner aus durch die Ernteerträge. Auch hier ist das Ganze prozentual festgelegt. Das heißt, du bestellst oder du kümmerst dich um einen Hektar Land, wo überall Apfelbäume stehen, und du bekommst den Ertrag von 10 Bäumen. Das wäre falsch. Du bekommst den Ertrag auf der Hälfte des Landes, auf ein Drittel des Landes. Du bekommst also nicht ein Drittel des Landes, ein bestimmtes Drittel, nein, das darf man wiederum nicht, weil es kann ja sein, dass die zwei Drittel was hergeben, das ein Drittel nichts hergibt, sondern du bekommst ein Drittel vom Gesamtertrag oder ein Viertel vom Gesamtertrag. Ja? So wäre das erlaubt. Ähnlich wie Al-Musaqah ist Al-Muzara'a. Bei Musaqah stehen die Bäume da, kümmert sich darum der Gärtner und bekommt dann einen Anteil Erträge. Bei Musara'a geht es um das Pflanzen. Ja, er bebaut ein Feld und er bekommt dann zum Beispiel 1%, 10%, 50% der angebauten Pflanzen gehören ihm dann. Aber wenn man hier wiederum ein bestimmtes Gebiet ausmacht, du bekommst alle Pflanzen östlich vom Berg oder nördlich vom Hügel. Das ist nicht erlaubt, weil keiner kann voraussagen, wo die Pflanzen wachsen werden und wo sie nicht wachsen werden und welche Erträge gut sind und welche nicht sind. Deswegen das Ganze muss prozentual verteilt werden. Das gleiche gilt für die Mudaraba. Mudaraba reden wir auch noch extra. Aber jemand sagt, ich investiere Geld in dich, du arbeitest und dann teilen wir uns den Gewinn 1 zu 1, das ist kein Problem. Aber wenn jemand dann sagt, du bekommst den Gewinn jeden zweiten Tages und ich bekomme den Gewinn der anderen beiden Tage, dann ist das falsch und unfair und im Gegensatz zum Sinn der Schädigung. Sinn der Schädigung ist, dass man gemeinsam gewinnt und gemeinsam verliert. Und das ist jetzt ja hier nicht mehr der Fall. Was für den Gewinn geht, gilt auch für die Verlustverteilung. Nochmal ein Beispiel: Jemand A und B investieren jeweils 10.000 Euro. Das heißt, sie sind 1 zu 1 im Gewinn und im Verlust beteiligt. Und nachdem sie die Schedika auflösen, stellen sie fest, dass nur noch 5.000 Euro da sind. Das heißt also, es wurde nicht Gewinn gemacht, sondern es wurde insgesamt 5.000 Euro Verlust gemacht und sind nur noch 5.000 da. In diesem Fall erhält jeder 2.500 Euro vom Kapital. Und sollte Verlust sogar da sein, also minus 5.000 Euro da sein, dann schuldet jeder 2.500 Euro der Schädiger. Jeder ist dann 2.500 Euro im Minus. Weil es kann ja sein, dass sie Geschäfte mit anderen Leuten gemacht haben, dann tragen sie die Schulden zur Hälfte. Das ist die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Eine weitere Frage ist die Frage der Währung. Wir haben gesagt, dass man Zahlungsmittel verwenden muss, also Gold, Silber oder die gängigen Zahlungsmittel wie Euro oder Dollar und ähnliches. Was ist, wenn der eine Währung benutzt und der andere eine andere Währung benutzt? Der eine zum Beispiel investiert Gold, der andere investiert Euro. In diesem Fall, für einige Gelehrte, manche reden sogar von den meisten, oder es könnte sein, dass es sogar die meisten Gelehrten sind, erlauben das nicht, sondern sie sagen, das Kapital muss von gleicher Art sein. Entweder beides Silber oder beides Gold oder beides Euro oder beides Dollar. Und der Grund dafür ist klar, dass einfach es wieder zu einem Konflikt kommen kann. Und man muss ja, die Währungen tauschen, gegeneinander tauschen, damit man nachher die Verhältnisse auch kennt. Ja? Und Geldwechsel ist immer tagesabhängig. Ja, manchmal sogar. Es ist von einer Stunde zur anderen Stunde unterschiedliche Kurse. Noch einmal, wenn es darum geht, einer sagt, ich gebe 50.000 Dollar, der andere sagt, ich gebe 30.000 Euro. Bis dahin geht es nicht. Wenn aber einer sagt, ich gebe 30.000 Dollar und diese 30.000 Dollar wechsle ich erstmal um in Euro und dann der Eurobetrag ist der Wert, mit dem ich reingehe und der andere hat ebenfalls Eurobetrag, dann ist es kein Problem. Ja. Also wenn einer sagt, ich gebe 30.000 Dollar und entscheidend ist der Wert von Euro vom heutigen Tag zum Beispiel. Dann müssen Sie jetzt nicht extra hingehen, wechseln und dann nochmal zurückwechseln, weil es kann ja sein, dass diese Firma in Ländern arbeiten möchte, wo Dollar sind. Dann ist es kontraproduktiv, zweimal Geldwechsel zu machen. Insofern, es geht nur darum, dass man es festlegt, ganz klar, ich steige mit 30.000 Dollar ein, diese haben jetzt einen Wert zum Beispiel von 25.000 Euro, also schreiben wir im Vertrag 25.000 Euro, sind die 30.000 Dollar wert. Und dann, wie heißt das, dann startet man eben, weil, oder kann man erst starten, weil dann sind die Währungen einheitlich. Stellt euch mal vor, jemand kommt mit 30.000 Dollar rein, der andere kommt mit 30.000 Euro rein. Jetzt sind es, hat es den gleichen Wert, 1 zu 1 zum Beispiel. Ja? Also 1 Dollar ist genau 1 Euro wert. Aber bei der Vertragsauflösung ist nicht mehr der Fall. So, und wie sollen wir jetzt den Gewinn verteilen? Und wie sollen wir jetzt den Verlust verteilen? Jeder wird natürlich nach seinem eigenen Vorteil schauen. Ja? Und das kann man nicht voraussehen. Und deswegen, wenn die Währungen gleich sind, dann bekommt jeder den Anteil, den er entsprechend dem Anteil, den er investiert hat. Und danach kann er es in die Währung umtauschen, wie er gerade möchte. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. So viel zu Inan Sharika. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit der Mudaraba Sharika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.